Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Wir haben heute zwei Themen in der Sendung. Zum einen gibt es ein politisches Verfahren in Berlin, was auf Ermittlungen nach § 129 basiert, allerdings eine ganz andere Wendung genommen hat. Darüber habe ich heute ein Gespräch hier in der Sendung aufgenommen mit zwei Unterstützerinnen eines Angeklagten. Der Prozess beginnt in wenigen Tagen am 8. Juni, also in der kommenden Woche am Dienstag. Und dann wenden wir den Blick wieder über den großen Teich in die USA. Bei Mumia Abu-Jamal, dem gefangenen Radiojournalisten, sind einige Dinge passiert. Auch hier in Berlin unter anderem gibt es morgen eine Filmvorführung auf der Berlinale, die ganz interessant sein dürfte in diesem Zusammenhang. Dazu später mehr hier in der Sendung. Dazu ausgewählte Radau-Musik. In Berlin gibt es einen neuen Fall politischer Repression. Ein Verfahren ist angesetzt. Es beginnt am 8. Juni gegen einen Genossen. Es sind viele Prozesstage angesetzt. Hintergrund sind Ermittlungen, die vor vielen Jahren begangen. Im Fall 129 wurde dort ermittelt. Und rausgekommen ist jetzt was ganz anderes. Ich begrüße zwei Unterstützerinnen des Genossen hier. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Und ich möchte euch zuerst mal fragen, erzählt doch mal zu dem Hintergrund dieses Verfahrens, was da am 8. Juni in Berlin losgeht. Worum geht es da eigentlich? Ja, also erstmal gab es früher die sogenannten revolutionären Aktionszellen, die Revolutionäre Linke und die Radikal. Die revolutionären Aktionszellen, die haben sich als eine clandestine, militante und sozial revolutionäre Gruppe verstanden und innerhalb von anderthalb Jahren verübten sie halt Brandanschläge gegen fünf Objekte in Berlin. Und die Erklärungen der RAZ sind teilweise im Internet erschienen, aber auch unter dem Redaktionskollektiv der Revolutionären Linken in der Zeitschrift Radikal zwischen 2011 und 2012. Und die Angriffe, da ging es halt viel um die Agenda 2010, Sanktionen bei Zahlung von Sozialleistungen, gegen die Gentrifizierung, gegen steigende Mieten und die Vertreibung aus Wohnungen. Und dementsprechend waren auch die Angriffsziele. Erzähl doch mal kurz, weil das ist ja wohl wahrscheinlich Gegenstand solcher Verfahren oder dieses Verfahrens, vermute ich jetzt mal. Was war das denn genau? Und zwar hat es sich dabei um Angriff gehandelt, also es war eine militante Aktion, Brandanschläge oder auch sogenannte Sprengstoffanschläge. Das ging los am 30. Dezember 2009 gegen die Agentur für Arbeit Wedding. Am 4. Februar 2010 hat es das Haus der Wirtschaft getroffen und das spielt auch jetzt in diesem Verfahren eine Rolle. Und zwar der Genosse, der jetzt angeklagt wird, wird zwar verurteilt in diesem, wir nennen das immer RAZ-RL-Radikalkomplex, weil das einfach der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, aber angeklagt wird er derzeit sozusagen nur wegen Brandstiftung und weiteren in drei Fällen, was halt einmal das Haus der Wirtschaft ist und was noch vom 27.04.2010 2011 das Amtsgericht Wedding, Außenstelle Mahngericht. Kennen viele wahrscheinlich und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist. Und du erwähntest ja schon RATS-RL-Radikalkomplex. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Weil eigentlich vordergründig geht es ja jetzt in dem Verfahren gar nicht drum. Ja, vordergründig geht es nicht drum. Das klingt jetzt so, wenn man von Brandstiftung spricht, in diesen drei Fällen. Hintergründig und eigentlich darum geht es ganz genau, ist es so, dass vielleicht viele kennen, es ist eine linke Szene oder Untergrundzeitschrift, Radikal, die kommt seit, also die existiert seit den 70er Jahren, wurde immer wieder von unterschiedlichen Menschen herausgegeben und wurde auch immer wieder kriminalisiert. Seit 2009 gab es halt nach einer kleinen Pause neues Herausgeberkollektiv, die sich Revolutionäre Linke genannt haben und haben halt 2009, 2010 nochmal zwei Exemplare, 2011 und 2011 halt Ausgaben der Radikal publiziert und die halt als Revolutionäre Linke haben selber auch inhaltliche Positionen vertreten in der Zeitschrift und haben halt die revolutionären Aktionszellen dort auch zu Wort kommen lassen, als könnte man sagen, vielleicht militanter Arm dessen, der halt, man sagt ja auch, viele arbeiten auf allen Ebenen mit allen Mitteln und das war dann halt so, dass Themen im sozialen Bereich oder in anderen Bereichen halt in Wort und Tat dort zur Geltung gekommen sind. Ja, und komplex beinhaltet ja auch nicht, dass es irgendwie eine Verbindung gibt, sondern es gibt ja eigentlich eine Verbindung durch die Repression, oder? Also es gab doch, wenn ich richtig informiert bin, Durchsuchungen und... Genau, ja, also da gab es Durchsuchungen am 22. Mai 2013. Gab es halt mehrere Durchsuchungen in Berlin, Magdeburg und Stuttgart. Es waren insgesamt 21 Hausdurchsuchungen gegen 9 Beschuldigte. Da wurde halt gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung, also gegen die revolutionären Aktionszellen, Revolutionäre Linke, und das Ganze wurde behandelt als Nachfolgegruppe der militanten Gruppe, gab es halt diese Durchsuchung. Militante Gruppe zur Erklärung für Hörerinnen und Hörer, denen das nicht geläufig ist. Das war eine Gruppe, die schon vor sehr langer Zeit militante Aktionen in Berlin zu ähnlichen Themen durchgeführt hat, oder? Genau. Kannst du so sagen. Und an diesem 22. Mai 2013, da haben halt 300 Bullen mehrere Objekte durchsucht. Einer, der im freien, offenen Verzug war, wurde in einen geschlossenen Verzug verlegt. Dann wurden Computer, Speichermedien, Mobiltelefone, Broschüren, Notizen und so weiter beschlagnahmt. Leute wurden erkennungsdienstlich behandelt. Leute wurden von ihrer Arbeitsstelle weggezerrt und DNA abgenommen und so. Genau. Und das halt bundesweit in drei verschiedenen Städten. Ja, genau, das war bundesweit. Das war halt in Stuttgart, in Magdeburg und in Berlin und im Umland. Das war auch so, dass, wie schon gesagt wurde, die Bullen sind auch zu der Arbeitsstelle gegangen oder zu mehreren Arbeitsstellen. Es wurden auch Sachen durchsucht, Infoläden, auch Wohnungen von befreundeten Personen der Beschuldigten. Und der eine Genosse, der dann in den geschlossenen Vollzug musste an dem Tag, war vorher wegen halt vermeintlicher Mitgliedschaft in der MG auch verurteilt. Also da gibt es auch die Kontinuität der Repression. Okay, das ist wie gesagt jetzt schon über 8 Jahre her. Was ist seitdem passiert in diesen Ermittlungen? Und wie ist es den Leuten ergangen, die damals Ziel dieser Repression waren? Also zum Beispiel 2014, am 2. Juni hat sich eine Genossin suizidiert, wo man quasi davon ausgehen kann, dass dieses § 129-Verfahren ein Teil davon war, weswegen sie sich suizidiert hat. Dann gab es im September 2014 die Abtrennung von dem Verfahren, also wo halt quasi das 129-Verfahren verteilt wurde, ist halt irgendein juristischer Schritt, um dann irgendwelche Extraermittlungen anzustreben. Dann gab es am 10. September 2014 die Haftentlassung von dem Eingenossen, der in den geschlossenen Vollzug verlegt wurde. Und dann im September 2018 kam dann die Anklageschrift gegen den jetzt Betroffenen. Okay, also das Ganze ist jetzt über 8 Jahre her und es gibt eine sehr betrübliche Sache, dass es jemand einen Selbstmord gemacht hat, aber die meisten Verfahren, außer gegen den Genossen jetzt, sind eingestellt, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Gleichzeitig im September 2018 wurden halt gegen die restlichen 7 die Verfahren eingestellt, die Ermittlungsverfahren. Vorher war ja einfach unklar, ob der jetzt noch ermittelt wird oder nicht. Und das ist auch eine ziemlich lange Zeitspanne, die alle so im Dunkeln getappt haben und nicht wussten, was los ist. Und ja, leider ist jetzt einer von uns, Cem, angeklagt, auch als einziger, und muss jetzt die Last tragen von diesem ganzen riesigen, großen Komplex, den wir schon benannt haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Prozess beobachten, der jetzt starten wird. Und dass wir ihm dieser Zeit solidarisch den Rücken stärken. Eingangs war es schon erwähnt, am 8. Juni, also recht bald, beginnt dieses Verfahren in Berlin. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind bis in den Herbst hinein Prozesstermine angesetzt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat irgendwie vor, daraus ein langes Verfahren zu machen. Gibt es da Einschätzungen oder? Ja, also geplant haben sie ein langes Verfahren und das wird dann auch so lange gehen. Sie bieten immer wieder Deals an, in denen sie halt auch anbieten, das Verfahren zu verkürzen für gewisse Einlassungen. Die wurden offensichtlich nicht angenommen. Von daher denken wir auch, dass es ein langes Verfahren geben wird. Also der Staat muss irgendwie rechtfertigen, warum er so viele Jahre ermittelt hat und deswegen jetzt auch eine größere Show abliefern, oder ist diese Einschätzung zu oberflächlich? Wir wissen es natürlich nicht. Wir sind auch nicht die Anwälte und haben nicht diesen juristischen Einblick. Aber wir konnten auf jeden Fall in den letzten Jahren beobachten, dass die Staatsanwaltschaft Berlin, die jetzt das Verfahren führt, die Anklage erhoben hat, sich auch immer wieder schwer getan hat, mit diesen riesigen Aktenbergen dort eine Anklageschrift zu formulieren und die mal vor Gericht zu bringen. Das ist jetzt halt so viel später passiert. Also 2014, kurz darauf, wurde es ja schon abgegeben an die Staatsanwaltschaft Berlin, nach der schon erwähnten Abtrennung. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis es letztendlich vor Gericht kommt. Und nicht nur das, es ist über 10 Jahre her. Die Aktionen, die angeklagt werden, sind vor 10 Jahren passiert. Naja, brennender Eifer auf jeden Fall, irgendetwas zu unternehmen, um Linke einzuschüchtern und mit Dingen zu belegen, die sehr unangenehm sind. Kommen wir doch mal genauer jetzt auf das Verfahren am 8. Juni zu sprechen, oder wollt ihr noch was zur Geschichte und Herleitung der ganzen Sache beitragen? Oder? Ja, ich wollte noch ergänzen, dass im März 2011 8mm Patronen an den Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, den stellvertretenden Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum und den Extremismusforschern Uwe Backes und Eckhard Jesse verschickt wurden. Das ist jetzt aber alles nicht Gegenstand des jetzigen Verfahrens. Nein. Hier geht es um die eingangs erwähnten Brandanschläge, oder? Genau. Ja. Gut, wie wird das denn, ihr sagtet, ihr wollt das beobachten, ihr wollt Öffentlichkeit herstellen, was ist denn da genau angedacht? Also es wird an dem Tag des Prozesses eine Kundgebung geben. Es ist natürlich auch wichtig, die Sachen, die da beklagt werden, diese zu politisieren, warum das Angriffsziele waren und was die politische Bedeutung dahinter ist. Und natürlich auch die konkrete Soli-Arbeit, indem man Öffentlichkeit schafft durch Prozessberichterstattung und was die verschiedenen, was die Staatsanwälte und so vorhaben. Wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel in Berlin ins Gericht gehen möchte, um sich das anzuschauen, wie läuft das ab? Also kann man da einfach so reinspazieren oder was sind eure Erfahrungen da? Ja, bis jetzt können wir noch nicht so viel dazu sagen, weil wir noch nicht mit den Anwälten darüber gesprochen haben. Okay, leider. Weil Hintergrund meiner Frage ist, ich habe mir selber schon solche oder ähnliche Verfahren angeschaut in der Vergangenheit. Musste da sehr viel Durchsuchungen und Beschlagnahmungen meiner mitgebrachten Gegenstände über mich ergehen lassen. Also mit sowas könnte zu rechnen sein, oder? Davon ist immer auszugehen, wenn man ins Gericht geht, wird man ja generell kontrolliert, muss auch seinen Personalausweis zeigen, ob jetzt nochmal bestimmte Corona-bedingte Maßnahmen oder Auflagen dazukommen. Werden wir auch auf der Internetseite veröffentlichen, damit alle BesucherInnen, die halt teilnehmen möchten, auch sich darauf vorbereiten können, was auf sie zukommt. Sag doch bitte mal die Internetseite, wir wiederholen das bestimmt noch ein paar Mal. Ja, gerne. soligruppe.no129.info soligruppe.no129.info Okay. Und Öffentlichkeit herstellen, einerseits das Verfahren beobachten, daran teilnehmen, andere Formen der Öffentlichkeitsherstellung? Na, zum Beispiel in andere Städte fahren und über das Verfahren berichten oder wie hier jetzt Radiointerviews geben. Ich hörte auch, dass eine Kundgebung geplant ist, zeitgleich zum Verfahren oder davor. Genau. Also, erzähl die, doch mal. Die Kundgebung heißt Solidarität mit RATS, Revolutionäre Linke, Radikal und findet von 12 bis 16 Uhr dann vor dem Gerichtsgebäude statt, wahrscheinlich die Wilsnacker Straße 4. Am 8. Juni. Genau. Das ist ein Dienstag, ne? Ja. 12 bis 18 Uhr. 12 bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. Nahegelegener U-Bahnhof ist die Turmstraße. Genau, oder? Aber auch zum Beispiel die Straßenbahn, die vom Hauptbahnhof kommt, ist auch nicht weit entfernt. Okay, also werktags relativ gut zu erreichen. Ja. Es ist ja auch die Kundgebung zum ersten Prozesstag. Der Prozess beginnt an diesem Tag um 13 Uhr. Deswegen fangen wir schon um 12 Uhr an mit der Kundgebung und die wird auch dauern, solange der Prozess dauert an diesem Tag. Und wir laden alle herzlich ein, dorthin zu kommen und die Sache zu unterstützen oder sich vielleicht einfach auch nur zu informieren, wenn gewünscht. Gibt es weitere Möglichkeiten, wo Leute jetzt schon euch unterstützen können? Also werden zum Beispiel Spenden für die Verteidigung gebraucht oder? Genau, es gibt ein Soli-Konto bei der Roten Hilfe. Das Kennwort ist NO121, also von diesem quasi abgeleitet NO129, also kein Verfahren wegen krimineller Vereinigung. Das ist die Abkürzung des 129. Und wenn Menschen an die Rote Hilfe spenden wollen, dann gehen sie auf die Webseite der Roten Hilfe oder wie läuft genau. das? Genau. Von der Berliner Roten Hilfe. Ach so, okay. Also ihr müsst dann da auf rote-hilfe.de die Ortsgruppe Berlin heraussuchen. Ja, auch auf unserer Soli-Gruppen-Website ist auch die Kontonummer und das Stichwort kann man dort auch nochmal nachlesen. Okay, das war, sag bitte nochmal. soligruppe.no129.info Okay. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse und zwar ist das soligruppe@cryptolab.net. Ja. Ja, das ist auch auf der Soligruppenseite einfacher zu finden. soligruppe@cryptolab.net Genau. Und ja, um sicher zu gehen, gerne auf die Internetseite schauen. Wollt ihr noch was ergänzen? Ja, wir lassen unsere Genossen natürlich nicht alleine und Solidarität ist sehr wichtig. Ja, also um so einen Prozess, wir haben ja auch gesagt, das hat sehr lange gedauert. Zum einen die Ermittlungsphase hat lange gedauert, die ging ja von 2009 bis 2013 erstmal, weil da die Hausdurchsuchungen waren. Ging natürlich noch weiter in der Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände, halt bis letztendlich 2018 und was uns auch noch wichtig ist, ist darüber zu informieren, was da drumherum passiert. Zum Beispiel, dass nach den Hausdurchsuchungen es unglaublich viele Anquatschversuche vom Verfassungsschutz gab. Im Familienumfeld und auch im Freundeskreis der Beschuldigten, um noch an weitere Informationen zu kommen. Wozu man auch sagen muss, dass eigentlich der Verfassungsschutz hauptsächlicher Informationsgeber zu diesem Verfahren war und ist vielleicht auch ein Grund, warum es alles so unklar ist, was jetzt da verhandelt wird und inwieweit, weil die meisten Punkte, warum Beschuldigte waren, liegt daran, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, sie wären halt Mitglieder der benannten Projekte, aber es gibt keine Belegpflicht dafür. Ein einfaches Behördenzeugnis, so nennt man das, reicht halt aus, reicht der Polizei aus, um dann gegen die Leute zu ermitteln. Und das umfangreich, der Paragraph 129 wurde ja auch schon öfter thematisiert. Es geht darum, Strukturen auszuforschen. Es geht nicht unbedingt darum, wenn der angewandt wird, dass Leute zu hohen Haftstrafen verurteilt werden. Das kann jetzt hier passieren in diesem Fall. Aber gängiger ist es halt nicht, sondern gängiger ist es, dass vor allem ermittelt wird, dass ausgeleuchtet wird und der Verfassungsschutz macht es dann ziemlich einfach, einfach jeden, der sich irgendwie politisch betätigt, auch auszuforschen oder halt der Polizei die Legitimation dafür zu geben. Das ist halt einfach wichtig, das in diesem ganzen Kontext zu betrachten und gerade in Bezug darauf, dass am 22. Mai 2013, genau an dem Tag, als die Hausdurchsuchungen waren, auch der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses veröffentlicht wurde. Also die Zeitung war an diesem Tag halt dominiert von zwei Schlagzeilen, dem NSU-Abschlussbericht und den Razzien gegen linke Strukturen. Und das zeigt auch ganz gut, wie der Staat versucht, auch in den Medien links und rechts gleichzusetzen. Aber wir sehen es so, wir sehen da nicht die Hauptverantwortung, aber auch eine Verantwortung beim Verfassungsschutz in Bezug auf den NSU. Und das ist noch wichtig hinzuzufügen. Ja, dann danke ich euch für diesen Input. Sag doch bitte noch einmal zum Schluss, es kann gar nicht oft genug gesagt werden, die Webseite der Soli-Gruppe an. Denn da werden sich sicherlich noch mehr Details und auch Unterstützungsmöglichkeiten finden lassen für Leute, die das jetzt hier im Radio hören. Okay, die Adresse lautet soligruppe.no129.info. Vielen Dank für eure Infos. Dankeschön. Dankeschön. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ich hatte es in der Anmoderation erwähnt, der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal ist ja nicht nur in den USA ein großes Thema, sondern auch seit vielen Jahren gibt es Unterstützungsarbeit hier in Deutschland. Leute wollen, dass er endlich freigelassen wird. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass ein Film über den Staatsanwalt, der im Augenblick versucht, sein Verfahren zu verhindern, seit recht langer Zeit, auf der Berlinale läuft und zwar nicht als Beispiel von repressiver Law-and-Order-Politik, wie wir das ja so oft aus Mumias Fall und dem von anderen kämpfenden Gefangenen aus den USA kennen, sondern in einer Rolle als antirassistischer und sich selbst als progressiv verstehender Staatsanwalt. Das ist sehr kontrovers, denn der Mann, der heißt Larry Krasner, hat in Philadelphia eine Menge wirklich positiver Dinge angestoßen, die weit über das Übliche der sogenannten Strafrechtsreform hinausgehen. Es sind auch eine Menge Leute sogar freigekommen, knapp 30 Leute inzwischen, deren Verfahren er neu aufgerollt hat in seiner ersten Amtszeit. Er kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die Wahlen sind in diesem Herbst. Staatsanwälte sind ja politische Mandate in den USA, aber er ist natürlich Leiter der Anklagebehörde und hat damit eine Menge Einfluss auf die Art und Weise, wie Polizeiarbeit läuft und wie angeklagt wird. Der Film ist sicherlich sehr sehenswert, weil er eine Menge Einblicke in die US-Justiz gibt. Der läuft am morgigen Donnerstag um 21.30 Uhr auf der Berlinale und zwar im Schlosshof Charlottenburg. Da ist ein Open-Air-Kino aufgebaut. Karten gibt es über die Webseite vom Kino Schloss Charlottenhof. Und das bundesweite Frimumia-Bündnis hat es zum Anlass genommen, sich mal schriftlich an die Berlinale zu wenden, um zu sagen: Dieser Staatsanwalt ist ein interessanter Mensch und die Strafrechtsreformen oder Änderungen, die er da angeht, sind unheimlich wichtig. Aber es gibt auch eine Auslassung in dem Film und das ist sein Umgang mit dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Und sie haben vorgeschlagen, dass sich doch ein Mensch, der da sehr versiert ist, irgendwie an der Filmdiskussion beteiligt. Allerdings gibt es aufgrund von Corona keine Filmgespräche während der Berlinale, was ja sonst eigentlich Standard war. Und deswegen hat die Berlinale sofort reagiert und hat vorgeschlagen, dass sie dass das Free-Mumia-Bündnis in Deutschland doch selber eine Infoveranstaltung online zu dieser Thematik organisieren sollte und sie die dann auf ihren Kanälen bewerben. Und das ist jetzt in Vorbereitung. Am 14. oder 15. Juni wird es online eine Veranstaltung mit dem Produzenten der Serie dieses Films, der auf der Berlinale läuft, das ist Ted Passen aus Philadelphia, sowie Expertinnen aus der Free-Mumia-Bewegung, unter anderem Johanna Fernandez, die auch für die Verteidigung von Mumia Abu-Jamal arbeitet. Lynn Washington, das ist ein Journalist aus Philadelphia, der sich viele Jahre mit dem Fall beschäftigt hat. Und Michael Schiffmann aus Heidelberg, der in der Unterstützerinnenbewegung sehr viele Jahre aktiv ist, ein Buch über Mumia geschrieben hat und auch als absoluter Experte des Kriminalfalls Abu-Jamal anzusehen ist. Und ja, das wird dann nicht nur in der Free-Mumia-Bewegung, sondern auch von der Berlinale dieses Jahr online beworben werden. Sehr interessant, es wird am 14. oder 15. Juni sein. Ich empfehle da einfach mal die Webseite des bundesweiten Free-Mumia-Netzwerkes für genaue Ankündigungen im Auge zu behalten. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Und ich würde jetzt gerne den Brief mal vorlesen und auch die lange Liste an Unterstützerinnen, um mal zu zeigen, welche Breite solche Gedanken inzwischen auch in der Bundesrepublik einnehmen. Also das Ganze ist geschrieben vom Netzwerk gegen die Todesstrafe und dem Freiheit für Mumia Abu-Jamal e.V. in Heidelberg am 17. Mai. Zitat: Liebes Team der Berlinale, lieber Carlo Chatrian, liebe Mariette Rissenbeck, liebe Julia Fidel. Die Berlinale ist eins der aufregendsten Filmfestivals und auch in diesem Jahr ist Ihnen trotz der gewaltigen Herausforderung durch die Corona-Bedingungen wieder ein Programm gelungen, bei dem man sich wünscht, der Tag hätte mehr als 24 Stunden. Unter anderem zeigen Sie auch die Serie Philly DA, in der zu sehen ist, wie ein ehemaliger Strafverteidiger Larry Krasner mit einem progressiven Reformprogramm erst überraschend die Wahlen gewinnt und sich dann in den mühevollen Weg macht, dieses Programm in die Praxis umzusetzen. Wie eine Besprechung in der New York Times und auch das Material auf der Berlinale Homepage zeigen, wird Philly DA gewiss eine große Bereicherung des Programms für alle ZuschauerInnen sein, die sich für das Strafrechtssystem in den USA und die Möglichkeiten, dort längst überfällige Veränderungen durchzusetzen, interessieren. Doch wo viel Licht ist, ist meistens auch Schatten. So auch im Fall des Reformstaatsanwalts Larry Krasner und seiner neuen Administration. In 3,5 Jahren Amtszeit hat er viele Reformen durchgeführt, für die Freilassung von Menschen gesorgt, die jahrzehntelang eingesperrt waren und die Verfahren unschuldig Verurteilter neu aufgerollt, was zu einer Rekordzahl an nachträglichen Entlastungen und Haftentlassungen geführt hat. Gleichzeitig verfolgt Krasner aber auch konsequent ein Vorgehen, das im völligen Widerspruch zu dieser Agenda steht. Seine Behörde wendet sich explizit gegen einen seit einem Gerichtsurteil von 2018 erstmals wieder möglichen neuen Prozess für Mumia Abu-Jamal, der 1982 wegen angeblichen Mordes an einem Polizisten zum Tode verurteilt wurde und dessen Hinrichtung nur durch eine breite internationale Solidaritätsbewegung verhindert werden konnte. Das ist umso unbegreiflicher, als Amnesty International schon im Jahr 2000 Abu-Jamals Verurteilung scharf kritisiert und einen neuen Prozess verlangt hat und als seit dieser Zeit zahlreiche neue Belege für den unfairen Charakter von Abu-Jamals Verfahren und für Abu-Jamals tatsächliche Unschuld aufgetaucht sind. Hier nur zwei Beispiele. 2001 meldete sich eine Gerichtsstenografin zu Wort, die gehört hatte, wie der Vorsitzende Richter Albert F. Szabo schon zu Prozessbeginn zu einem anderen Richter den ungeheuerlichen Satz sagte: Ich werde Ihnen helfen, den N-Word, also rassistisches Schimpfwort, zu grillen. Zitat Ende. 2010 zeigten ballistische Experimente klar, dass der im Prozess behauptete Tathergang unmöglich war und dass die entscheidenden Belastungszeugen gelogen hatten. Hier liegt nun leider einer der großen blinden Flecken in der Bilanz der Krasner-Administration, ein blinder Fleck, der unglücklicherweise auch von Philly DA nicht kritisch aufgenommen und untersucht wird. Wir wissen, dass kein Film und auch keine Serie alle Themen aufnehmen und behandeln kann. Doch Philly DA verfolgt ja bewusst nicht das Ziel, eine bestimmte Agenda zu propagieren, sondern möchte das wirkliche Leben mit all seinen Widersprüchen zeigen. Und zu diesen Widersprüchen gehört auch das von Larry Krasner fortgeführte Unrecht gegen Mumia Abu-Jamal. Der blinde Fleck, auch in der Serie, wird umso größer, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Mordprozess gegen Mumia Abu-Jamal vermutlich das bekannteste Strafverfahren in der gesamten Geschichte Philadelphias ist. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu Philly DA auch das Thema Mumia Abu-Jamal zu berücksichtigen, möchten Ihnen vorschlagen, falls es öffentliche Gespräche zu Philly DA gibt, auch Personen dazu einzuladen, die sich seit vielen Jahren für Gerechtigkeit für Mumia Abu-Jamal einsetzen. Ein passender, aber sicher nicht der einzig mögliche Teilnehmer für eine Diskussionsrunde mit dem FilmemacherInnen wäre Dr. Michael Schiffmann, Autor des Buches Wettlauf gegen den Tod, Mumia Abu-Jamal, ein schwarzer Revolutionär im weißen Amerika, was im Jahr 2006 erschien, und zahlreicher weiterer Publikationen zu Abu-Jamal und dem Justizsystem in den USA. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und viele Grüße. Und jetzt mal die Liste der Leute, die das unterstützt haben. Judith Ackermann, US-amerikanische Anti-Gefängnisaktivistin, Dr. Ricardo Alvarez, medizinischer Berater Mumia Abu-Jamals, Eckhard Börschinger, freier Journalist und Theaterregisseur aus Mannheim, Kurt Bovenspiepen, Vorstand Dritte Welt, Haus e.V. aus Frankfurt, Aminata Estelle Dioff, Projekt- und Kulturmanagerin, Übersetzerin, Kunstschaffende Köln, Dr. Johanna Fernandez, Professorin für US-Geschichte des 20. Jahrhunderts, Stephanie Francais, Amnesty International Ulm, Livia Firth Giugoli, Eco Age London, Filmproduzentin von In Prison My Whole Life, Sebastian Gondolac, Kameramann, Fotograf, Filmemacher Tobago, Martha Gutenberg, International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal, Noelle Hanrahan, Gründerin und Direktorin von Prison Radio und lizenzierte Privatermittlerin Rhode Island, Jack Heyman, International Longshore Warehouse Union, also eine Gewerkschaft aus San Francisco, Sabine Kebier, Vorsitzende des PEN-Zentrums Deutschland, Dr. Irene Lichtstadt, Pfarrerin Emmendingen, Dr. Wolfgang Michalke Leich, Direktor Goethe-Gymnasium Freiburg, Dr. Daniel Leuk, Professor für politische und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam, Bob Mandel aus Oakland, aus der Vereinigung Teachers von Mumia, Sadiki Brashep Ojora Olugbala, Veteran der Black Panther Partei, Joe Piet, Community-Aktivist und Fotograf aus Philadelphia, Monika Regelin, Fernsehjournalistin aus Mannheim, Karin Ritter-Pagel, Amnesty International Germersheim, Dr. Suzanne Ross, Ärztin für klinische Psychologie in New York, der Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V., Annette Schiffmann, Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungsmacherin von Think Queer und Hälfte des Himmels, Dr. Michael Schiffmann, Dozent für Linguistik und Amerikanistik, Übersetzer von Noam Chomsky und Autor des Buches Wettlauf gegen den Tod, Dr. Mark Lewis Taylor, Professor für Religion und Gesellschaft, Theologisches Seminar der Universität Princeton, Georg Neubauer für die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Ortsgruppe Nürnberg, Lynn Washington, Professor für Journalismus, Hans-Peter Weimer, Dokumentarfilmer, Sophia Williams, Baruch University, New York. Also ihr merkt, es ist eine ganz breite Liste von Menschen aus den USA und Deutschland, die in ganz wenigen Tagen die Berlinale angeschrieben haben, und sie hat wirklich sofort reagiert und hat gesagt, okay, organisiert so eine Veranstaltung und wir, also die Berlinale, bewerben die dann online. Das ist mal eine ungewöhnliche Geschichte, mit Kritik oder Auslassung umzugehen, eine sehr positive, wie ich finde. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn es euch möglich ist, schaut euch den Film morgen an auf der Berlinale. Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, das ist ja immer schwer zu sagen, da müsste man mal im Schlosspark Kino nachfragen in Charlottenburg. Das findet ihr sicherlich online ganz schnell, den Kontakt. Und ansonsten schaut auf die Webseite von freiheit-für-mumia.de und da wird es dann bald auch ein sozusagen anschließendes Filmgespräch über Larry Krasner und seinen Umgang mit dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal geben. Good machine gon' make me just do me thing. I am performing just like an engine. Look a shot, be the walking, walking, talking, converting. Lyrical machine gon' make me just do me thing. I am performing. Now let me tell you about funk from the belly of the beast. We make a lot of songs, but they don't get released. They up on whack rap from overseas, but we use it to styles like these to the damn thing. Ain't no stopping us, ain't no chopping us, ain't no label dropping us, cause ain't no label propping us. So we gotta think big now, expand our operation, the Black Foundation. Are you funky? Yeah, I'm funky, funky man. I like a van full of monkey. You couldn't get with this,

Wir haben es ja eben in dem Bericht über die Berlinale bereits gehört. Bei Mumia Abu-Jamal gibt es einen Staatsanwalt, der alles versucht, damit sein Verfahren nicht stattfindet, also ihn weiter in Haft zu behalten. Es gibt jetzt juristisch einige interessante Neuerungen. Mumia Abu-Jamals Verfahren war vor einem Superior Court, also einem höheren Gericht im Bundesstaat Pennsylvania. Seit 2 Jahren versuchen sowohl die rechtsradikale Polizeilobbyistenorganisation Fraternal Order of Police und auch dieser Staatsanwalt das Verfahren zu blockieren. Auf der anderen Seite natürlich Mumia Abu-Jamal und seine Verteidigung, die das Verfahren unbedingt eröffnen wollen, denn es ist ziemlich offensichtlich, dass das der Weg für Mumias Freiheit sein wird. Es gab verschiedenste Eingaben an das Gericht und das Gericht hat vor wenigen Wochen im Anfang des Monats entschieden, dass sie eigentlich gar nicht zuständig sind für den Fall aus verschiedenen Gründen und die Begründung ist wirklich interessant. Sie sagen, naja, formal wird von der Staatsanwaltschaft kritisiert, dass Abu-Jamal seine Eingabe nicht formgerecht gemacht hatte, aber er hatte gar keine Chance, als sich an dieses Gericht zu wenden, vor dem er noch nie gewesen ist, denn als er noch Todestraktgefangener war, als die Todesstrafe gegen ihn noch in Kraft war, da musste er sich immer an das nächst höher gelegene Gericht, also den Pennsylvania Supreme Court, das oberste Gericht des Bundesstaates Pennsylvania, wenden. Das ist so bei Todestraktgefangenen. Da er aber nicht mehr im Todestrakt sitzt, ist ihm dieser Weg versperrt und er muss sozusagen hierher gehen. Nun geht es im Gegenstand seiner Revision, geht es natürlich um schwere Rechtsbrüche, die ihm in seinem Revisionsverfahren passiert sind. Also Beispiele wie der Staatsanwalt, der sein Todesurteil in den 80er Jahren befördert hat, war später gewählter Richter an genau diesem Pennsylvania Supreme Court und hat ohne Begründung sozusagen seinen eigenen Fall, den er als Staatsanwalt behandelt hat, abgelehnt. Das ist illegal und da gibt es auch eindeutige Rechtsprechung in den USA, dass das so ist. Aber dieser Fall wurde ja immer nur vor dem höchsten Gericht im Bundesstaat verhandelt und nicht vor dem Gericht, wo der Fall jetzt bis vor kurzem noch lag. Also sagt das Gericht, egal was auch immer wir entscheiden, die Gegenseite wird sowieso in Revision gehen und das Verfahren geht dann eher eine Ebene höher an den Pennsylvania Supreme Court. Deswegen schlagen wir vor, dass er sich gleich damit beschäftigt. Und dem haben sowohl die Klägerseite, also der Staatsanwalt, als auch die Vertreter der FOP, als auch Mumia Abu-Jamal selbst und seine Verteidigung zugestimmt. Hintergrund ist natürlich, dass es eine enorme Zeitersparnis ist, wenn diese Instanz einfach mal ausgelassen wird und man gleich zu einer höheren kommt, wo es dann auch um entscheidende Dinge geht. Wir wissen jetzt nicht, wie das da weitergeht, ob es da öffentliche Verhandlungen geben wird oder eine Entscheidung nach Aktenlage. Das ist alles unheimlich schwer einzuschätzen und im Augenblick wahrscheinlich auch noch zu früh, weil es noch gar keinen Kontakt zwischen dem Gericht und den verschiedenen Prozessparteien gab. Ich denke, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt in der Sendung da sicherlich mehr sagen können. Klar ist nur, der Fall von Mumia Abu-Jamal bewegt sich nach wie vor. Es ist nicht gelungen, dieses Verfahren einzustellen, was ja die, ich kann es nur immer wiederholen, ultrarechte Polizeigewerkschaft Fraternal Order of Police und auch der sogenannte progressive Staatsanwalt Larry Krasner aus Philadelphia versuchen. Also Öffentlichkeit für Mumia Abu-Jamal und Unterstützung kann nach wie vor auch an der juristischen Ebene etwas bewegen. We'll be right back. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Der Monat Mai war genau wie die Monate davor von zahlreichen Aktivitäten für die Freilassung des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal gekennzeichnet. Schwerpunkt ist, wie seit ja, jetzt ungefähr 2 Jahren, natürlich seine Geburtsstadt Philadelphia. Es hat dort einen unglaublichen Skandal gegeben, der indirekt auch mit Mumia verknüpft wird. Allerdings ist er nicht zuständig für den Skandal, sondern einer der Opfer des Ganzen. Die MOVE-Organisation, die in den 80er Jahren und 70er, 80er Jahren in Philadelphia mit militärischen Mitteln bekriegt wurde von der Polizei, hat herausgefunden, dass Knochenüberreste ihrer getöteten Genossinnen und Genossen, unter anderem auch Kinder, die im MOVE-Haus 1985 bei einer Bombardierung getötet wurden, zu wissenschaftlichen Zwecken in einem Institut für Anthropologie benutzt wurden. Und zwar noch bis vor 1,5 Jahren, als einer Studentin, die dort studiert, auffiel, dass diese Kinderknochen von Opfern von Polizeigewalt sind. Die Stadt Philadelphia hat sich vor 1,5 Jahren offiziell bei der MOVE-Organisation entschuldigt. Sie hat gesagt, es war ein schweres Unrecht, was der MOVE-Organisation angetan wurde. Und sie hätte niemals mit militärischem Sprengstoff angegriffen werden dürfen von der Polizei. Genau das ist aber in den 80er Jahren passiert. Und es sind damals 11 Menschen gestorben, unter ihnen 5 Kinder. Und die MOVE-Organisation hat die ganze Zeit, während diese Auseinandersetzung läuft, das ist jetzt, würde ich sagen, eine Dauerrotation in den Medien seit ungefähr Dezember letzten Jahres, immer wieder gesagt, dieses Unrecht ist nicht wieder gut zu machen. Wir fordern kein Geld, keine Kompensation, keine schönen Worte. Wir fordern die Freilassung des einzigen Journalisten, der in den späten 70er und frühen 80er Jahren nicht die Medienhetze gegen MOVE mitgemacht hat, sondern im Gegenteil auch MOVE selbst befragt hat, was denn ihre Positionen sind. Und dieser Journalist heißt Mumia Abu-Jamal und er sitzt nach wie vor in Haft. Und das wäre eine wirkliche Entschuldigung, die sie akzeptieren könnten, wenn dieser Journalist endlich freigelassen wird. Und das hat, das schlägt immer größere Wellen in Pennsylvania und das finden wir auch sehr gut so, denn Mumia Abu-Jamal muss endlich freigelassen werden. Es gibt verschiedene andere Aktivitäten. Wir hatten ja hier schon von den Gerichtsvorgängen oder juristischen Vorgängen berichtet. Es gibt auch 2 große Gewerkschaften in den USA, die jetzt die Freiheit von Mumia Abu-Jamal fordern, unter anderem die Longshore Union von der Westküste der USA, also Hafenarbeiterinnen-Gewerkschaft, die in sämtlichen Industriehäfen der USA auf den Ladekränen und an den Containern aktiv sind. Die hatten schon mal einen Generalstreik für Mumia Abu-Jamal organisiert in den 1990er Jahren, als eine Hinrichtung unmittelbar bevorstand, haben sie einen Tag lang kein einziges Schiff verladen und gesagt, sie werden es nicht zulassen, dass die Klassenjustiz, wie sie es genannt haben, Mumia Abu-Jamal ermordet. Und ja, sie waren ja auch erfolgreich damit. Diese Gewerkschaft sagt jetzt, er muss endlich freigelassen werden. Eine weitere Gewerkschaft ist eine Lehrergewerkschaft aus Oakland und San Francisco. Es gibt viele Lehrende in den USA, nicht nur an Universitäten, sondern auch an Schulen, die schon lange Mumia Abu-Jamals Bücher und Veröffentlichungen gerade zu afroamerikanischer Geschichte für nicht nur lesenswert, sondern auch für gutes Unterrichtsmaterial halten. Und es haben sich da eben Lehrerinnen und Lehrer organisiert, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, die eben sich auch für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal einsetzen, und das hat jetzt sogar Einfluss bis in Gewerkschaftskreise genommen. Sehr gute Entwicklung. Ich weiß, dass es sowas in der Bundesrepublik in vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch gab, aber in letzter Zeit ist das sehr ruhig geworden. Hoffen wir, dass wir da bald vielleicht auch neue Signale in ähnlicher Richtung hier aus Deutschland vermelden können. I'd like to say that my political life began with the Black Panther Party, formally. I've been quoted often, and I'd like to say that I've been, in a sense, thankful to the Philadelphia Police Department for kicking and beating me into the Black Panther Party. As a youth, prior to joining the party, I remember the 1968 presidential campaign when George Wallace was running for president on the third party ticket, and I think it was the American Independent Party, although I'm not certain. I and several other young blacks felt that it was something improper about this, so when we went to demonstrate against him at the Spectrum, after our very brief demonstration, our expulsion from the Spectrum, which is a real large sporting venue in Philadelphia, we were attacked, beaten, and locked up and hospitalized by Philadelphia policemen who protested our presence. It was from that point forward that it opened my eyes to militant movements that were existing. I wasn't a member of any organization, but I felt the need, hence, to be a part of one, to try to change that reality. That people speak about fundamental rights, but when you're beaten, when you exercise them, then they're not rights, because terror and fear will move you away from the need to demonstrate or the feeling that you can freely do so. Gerade hörtet ihr einen Ausschnitt aus einem älteren Film, wo Mumia Abu-Jamal in den 90er Jahren am Todestrakt noch interviewt wurde. Der Film heißt Behind These Walls oder Hinter diesen Mauern von Heike Kleffner. Sehr sehenswert nach wie vor, ein Zeitdokument, was sehr viel über die Repressionsgeschichte in den USA deutlich macht. Auch wenn natürlich der juristische Fall von Mumia Abu-Jamal sich seitdem weit entwickelt hat. Mumia sprach hier über seine ersten Erfahrungen als Teenager, als er sich gegen Rassismus äußerte, als er eine Demonstration machte oder an einer Demonstration teilnahm, als er verprügelt wurde von der Polizei und wie ihn das direkt in die Black Panther Party brachte, weil er merkte, dass gegen diese gewaltvollen Verhältnisse in den USA nur organisiert Widerstand leistbar war zu der Zeit und wahrscheinlich auch heute noch ist. We'll be right back.